Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Präsident Emmanuel Macron will den Gelbwesten entgegenkommen. Und hier ist, was er gestern gesagt hat. Ich war mit den Franzosen so ungeduldig und fordernd wie mit meiner Regierung. Und ich habe ihnen das Gefühl gegeben, ich sei hart, manchmal ungerecht. Ich bedauere das. Ja, da kämpft also einer gegen sein Image, als zu hart wahrgenommen zu werden. Gesteht Schwächen ein. Ist ein guter Schachzug, Herr Posener, meinen Sie? Es ist ein guter Charakterzug, vor allen Dingen, finde ich. Meinen Sie, ist es wirklich sein Charakter oder politisches Kalkül? Schwer zu sagen. Aber warum soll, wenn jemand in seinem politischen Kalkül bereit ist zu sagen, ich habe mich meinem Volk gegenüber benommen, dem Wahlvolk gegenüber, wie gegenüber Kindern, dann finde ich das, und sagt, das ist falsch, je la regrette, dann finde ich das eigentlich toll. Dann ist auch irgendwas charakterlich da. Mhm. Diese nationale Debatte, die er geführt hat in den vergangenen Monaten, die hat tatsächlich auch darauf deuten lassen, dass er das wirklich ernst meint, dass er mit den Bürgern in Kontakt kommen will. Vielleicht war das auch wirklich ein Zeichen dafür, dass er da charakterliche Stärke gezeigt hat. Jetzt hat er also zugesagt, dass er Steuersenkungen veranlassen will, einen Inflationsausgleich für Renten und eine Mindestrente. Wird er die Gelbwesten so befrieden? Vermutlich nicht. Dennoch sind die Maßnahmen richtig. Das muss man erstmal feststellen. Das hätte er gleich machen müssen. Er macht ja vieles richtig. Frankreich muss sich reformieren. Dazu gehört, dass Energie teurer werden muss, dass die Leute länger arbeiten müssen. Das hat er übrigens angekündigt. Rentenalter muss also erhöht werden. Und andere Reformen, die in seinem Land und auch hier als neoliberal kritisiert werden. Jetzt aber gleichzeitig müssen Entlastungen her und das macht er. Aber es gibt einen Teil der Gelbwesten, der so von rechts wie von links verhärtet antiglobalistisch eingestellt ist, dass die nicht bereit sein werden, das zu akzeptieren. Ja, das könnte in der Tat so sein, aber wenn er viele befrieden könnte, wäre es natürlich für ihn schon mal ein Fortschritt. Interessant ist, dass er in dieser Pressekonferenz auch gesagt hat, dass es ihm darum geht, sich dem Schengen-Raum zuzuwenden. Europa soll seine Grenzen besser schützen. Da hören wir ihn nochmal. Ich glaube fest an einen offenen Patriotismus, an ein wettbewerbsfähiges Frankreich. Aber um offen zu sein, muss man seine Grenzen kennen. Wir haben in Europa den Schengen-Raum, aber das funktioniert nicht mehr. Wir müssen unsere Migrationspolitik überdenken. Wir brauchen ein Europa, das seine Grenzen schützt. Das ist ja interessant, dass er das jetzt sagt, auch in einem Atemzug mit den Zugeständnissen an die Gelbwesten. Denn das könnte ja sein, dass er sich damit positionieren will gegenüber Marine Le Pen, weil eben in einem Monat Europawahlen sind und weil seine Partei, La République En Marche, eventuell von diesem rechtsextremen Rassemblement National überholt werden könnte. Ja, das ist richtig. Aber das, was er sagt, ist auch absolut richtig. Wenn er spricht von L'Europe qui protège, da ist Europa, das schützt. Und Europa hat seine Grenzen unzureichend geschützt bisher. Und das hat den Populisten die Möglichkeit gegeben, auch bei uns in Deutschland zu sagen, dann müssen wir unsere Grenzen einseitig schützen. Wenn also wir abwehren wollen, dass jede Nation sich abschottet, dann müssen wir als Europa unsere Außengrenzen wirklich wirksam schützen, da hat der französische Präsident absolut recht. Und nach wie vor ist Frontex weder genug Geld, noch genug Personal, noch genug Anerkennung, um wirksam beispielsweise im Mittelmeer zu wirken. Ich bin absolut bei ihm. Höre ich, dass Sie bei ihm sind. Jetzt ist ja Frankreich wirklich im Moment so gestrickt, dass diese beiden Lager, also Macron und Marine Le Pen, sich so gegenüberstehen. Er ist ja auch schon gewählt worden, damals sozusagen als der, den man wählen konnte und wollte, weil man nicht Marine Le Pen wählen konnte. Ist das, weil Sie vorhin auch gesagt haben, die deutschen oder beziehungsweise die europäischen Gesellschaften seien eben gespalten, etwas, was uns jetzt auf lange Sicht so erhalten bleiben wird? In Frankreich auf jeden Fall. Ich glaube, dass das, was Marine Le Pen erreicht hat, dass die Partei ihres Vaters rausgekommen aus der Schmuddelecke, wo sie antisemitisch und rückwärtsgewandt ist und zu einer modernen, auch rassistischen, antimuslimischen, Anti-Zuwanderungspartei geworden ist, das geht nicht weg, weil die Probleme natürlich auch bleiben werden. Aber auf Europa, meinen Sie, kann man das nicht übertragen? Das sei französisch, meinen Sie? Man kann es zum Beispiel schon gar nicht auf Deutschland übertragen. Also ich glaube, dass die AfD sich einpendeln wird bei 10%, schlimm genug. Aber dass wir hier mal einen Wahlkampf haben, wo ein einziger zentristischer Kandidat gegen einen Block von Populisten und Rassisten aufsteht, gut, in Sachsen könnte es sein, aber für Deutschland insgesamt gilt das zum Glück nicht. Sagt Ellen Posener, Journalist bei der Weltgruppe.